sie sich auch reinweben. Welche Armeen sie aufrüsten. Es beginnt am Tag der Freiheit. Der Todesmarsch der Zionisten. Staaten sind für sie nur Firmen, Völker nur der Absatzmarkt. Sie wollen nur billige Konsumenten, doch der freie Geist der Staat. Egal wie sie sich auch einweben, welche Armeen sie aufrüsten. Es beginnt am Tag der Freiheit, der Todesmarsch der Zionisten. Man kann sie sehen, nur wenige kennen die Namen. Doch wir schlagen sie zurück in das Loch, aus dem sie kamen. Egal wie sie sich auch einweben, welche Armeen sie aufrüsten. Es beginnt am Tag der Freiheit, der Todesmarsch der Zionisten. Dem Judentum auf dieser Welt geht es schon längst nicht mehr ums Geld. Millionen Dollar sind verschollen. Sie haben alles, was sie wollen. Sie leben nicht nach Hab und Gut. Die Seelenfresser wollen dein Blut. Sie nehmen's dir mit kleinen Stichen, um es mit Fremden zu vermischen. Tod alle Zionisten.